Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 479 an Goethe, Jena, den 16. Juli 1798. Humboldts Adresse folgt hier. Es ist ein eigener Zufall, dass auch Sie dieses kritische Geschäft in einer gewissen Zerstreuung abtun müssen, nachdem ich mit dem besten Willen gleichfalls nicht die ganze Aufmerksamkeit darauf wenden konnte. Ich bin leider mit meinen Krämpfen noch immer geplagt und die Unordnung im Schlafen verdarbt mir jede Stimmung zur Arbeit, da ich in diesen Tagen ohnehin mehrere Zerstreuungen habe, so ist der Zeitverlust weniger groß. Ich bin begierig, über Ihre mit den großen eisernen Massen und dem Magnet neu gemachten Erfahrungen. Wenn Ihnen das nächste Vierteljahr notwendig so zerstückelt werden soll, so wird das Poetische freilich zu kurz kommen. Dafür aber können Sie in diesen physischen Dingen desto weiter kommen, welches auch nicht schlimm ist. Unter Ihren 5 Fächern, in die Sie die dualistischen Erscheinungen ordnen, vermisse ich die chemischen, oder lassen sich diese nicht unter jenes Prinzip bringen? Diese Methode wird bei der gehörigen Wachsamkeit und Unterscheidung am besten kundtun, ob alle Glieder derselben einander koordiniert oder eins dem andern subordiniert ist. Zu der Verbesserung im Theater gratuliere ich. Wollte Gott, wir könnten dieser äußern Reforme auch mit einer innern im dramatischen Wesen selbst entgegenkommen. Mein Schwager, der gestern hier war, rühmt die Anlage auch sehr. Er meinte aber, dass man über die Festigkeit nicht ganz sicher wäre. Mein Häuschen ist gerichtet, aber jetzt sieht man erst, wie viel noch geschehen muss, ehe man darin wohnen kann. Es gewährt eine recht hübsche Aussicht, besonders nach dem Mühltal. Der Mangold kömmt schön hervor. Leben Sie recht wohl. Meine Frau wie auch meine Schwiegermutter empfehlen sich Ihnen. S. Citoyen Humboldt, Rue de Verneuil, Faubourg Saint-Germain, vis-à-vis la rue Sainte-Marie, numéro 824.